Hier ist 1 Live und das ist die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Wir haben heute Martin Horger aus unserem Resident Team für euch zu Gast. Was ihr gerade gehört habt, war Vibration von Kaleen Sanders und Shift Key. Und als nächstes gibt hier für euch 2 Caps von DOD. Viel Spaß damit. We'll be right back. 1 Live. DJ Session mit Merten Horger. Sektor, das war die Band von Friends und Lodges. Und weiter geht's im Set von Merten Horger mit einem noch unreleaseden Track zusammen mit Dylan Francis. Der kommt jetzt. DJ Session mit Martin Horger. Wir sind mitten im Set von Martin Horger in der 1Live-DJ-Session. Was ihr gerade gehört habt, war Odd Mob mit dem Track Ecstasy. Und als nächstes hat Martin Horger für euch I Know zusammen mit Bijou. Viel Spaß damit. Live. DJ Session mit Martin Horger. Das war Martin Horgers neuer Track Ill Behavior, den er letzten Monat released hat. Weiter geht's mit seiner Kollabo mit David Guetta. Hier kommt The Freaks in der 1 Live DJ Session. Viel Spaß damit.

Anything and everything you have done. Session mit Martin Horger. I don't know what time I got home last night. Everyone was just dancing in the club. Low ceiling, black walls, strobe lights. Thank you. don't know what time I got home last night. Everyone was just dancing in the club. Low ceiling, black walls, strobe lights. Everything was hazy. Everything was hazy. Everything was hazy. Live und ihr hört gerade das Set von Martin Horger, unserem Resident DJ. Das war gerade der Track Sweat von Essel und jetzt gibt's noch einen unveröffentlichten Song von Martin Horger zusammen mit Sonny Fodera. Der kommt jetzt. feel the dust in my face. Ground too hot in the burning rays. If you're not too sure.